Diesen ganzen Abend bis 10 Uhr verbrachte er in allerhand Wirtshäusern und Spelunken, von einem Lokal ins andere hinüberwechselnd. Irgendwo traf er auch Katja, die jetzt einen anderen Gassenhauer sang, von einem Schuft und Tyrann, der Katja zu küssen begann. Svidrigailow bestellte Wein, sowohl für Katja und den Leierkastenmann, wie für die Chorsänger, die Kellner und noch für zwei armselige Schreiber. Diese Schreiber forderte er eigentlich bloß deshalb dazu auf, weil sie beide schiefe Nasen hatten. Die Nase des einen war nach rechts, die des anderen nach links gebogen. Das hatte Svidrigailows Aufmerksamkeit erregt. Zu guter Letzt überredeten sie ihn, in eine Gartenwirtschaft mitzugehen, wo er auch das Eintrittsgeld für sie bezahlte. Dieser Garten bestand aus einer dünnen, dreijährigen Tanne und drei Sträuchern. Das Restaurant war eigentlich nur ein Ausschank, man konnte aber auch Tee erhalten und es standen dort einige grüne Tische und Stühle. Ein Chor miserabler Sänger und ein betrunkener Deutscher aus München, eine Art Clown mit roter Nase, der aber aus irgendeinem Grunde sehr wehmütig war, amüsierten das Publikum. Die Schreiber gerieten aber mit einigen anderen Schreibern in Streit, eine Rauferei lag in der Luft. Svidrigailow wurde von ihnen zum Schiedsrichter gewählt. Er waltete über eine Viertelstunde lang seines Amtes, aber alle schrien derartig durcheinander, dass es nicht die geringste Möglichkeit gab, irgendetwas zu verstehen. Am wahrscheinlichsten war die Sache so. Einer von ihnen hatte etwas gestohlen und hatte auch die Zeit gefunden, es sofort an Ort und Stelle an einen Juden zu verkaufen, der zufällig vorbeikam. Aber er wollte das Geld nicht mit seinem Kameraden teilen. Es stellte sich schließlich heraus, dass der verkaufte Gegenstand ein Teelöffel war, der dem Restaurant gehörte. Dort vermisste man auch schon den Löffel und die Sache begann eine unangenehme Wendung zu nehmen. Svidrigailow bezahlte den Löffel, erhob sich und verließ den Garten. Es war gegen 10 Uhr. Er selbst hatte während der ganzen Zeit keinen Tropfen Wein getrunken und in der Gartenwirtschaft hatte er sich nur Tee bestellt und auch das nur, um überhaupt etwas zu bestellen. Der Abend war schwül und trübe. Gegen 10 Uhr hatten sich am Himmel drohende Wolken von allen Seiten zusammengezogen. Es begann zu donnern und der einsetzende Regen rauschte wie ein Wasserfall. Es regnete nicht in Tropfen, sondern das Wasser peitschte die Erde. Blitz folgte auf Blitz und manchmal waren es mehrere zugleich, bis zu 5 konnte man zählen.